Bastian konnte nicht verstehen, was der Löwe damit meinte. »Gibt es kein anderes Geschöpf, das mich von hier fortbringen könnte?« »Wie sollte das möglich sein, Herr? Dort, wo ich bin, kann weit und breit kein lebendes Wesen sein. Mein Dasein allein genügt, selbst die gewaltigsten und furchtbarsten Wesen auf 1000 Meilen im Umkreis zu einem Häuflein Asche verbrennen zu lassen. Darum nennt man mich den bunten Tod und den König der Farbenwüste.« »Du irrst dich. Nicht jedes Wesen verbrennt in deinem Reich. Ich zum Beispiel halte dir stand, wie du siehst.« »Weil du den Glanz trägst, Herr Aurin, schützt dich sogar vor dem tödlichsten aller Wesen, Phantasiens, vor mir.« »Willst du damit sagen, wenn ich das Kleinod nicht hätte, müsste auch ich zu einem Häuflein Asche verbrennen?« »So ist es, Herr, und es würde geschehen, auch wenn ich es selbst beklagen müsste, denn du bist der Erste und Einzige, der je mit mir geredet hat.« Bastian griff nach dem Zeichen. »Danke, Mondenkind«, sagte er leise. Dann schwang er sich auf den Rücken des Löwen. Er hielt sich mit beiden Händen in der Mähne fest, deren einzelne Locken loderten wie Stichflammen. Grau Graman wandte den Kopf nach ihm. »Halte dich gut fest, Herr, denn ich bin ein schneller Läufer. Und noch eines will ich dich bitten, Herr. Solange du in meinem Reich bist oder gar mit mir zusammen, versprich mir, dass du aus keinem Grund und auch nicht für den kleinsten Augenblick das schützende Kleinod ablegst.« »Ich verspreche es dir.« Dann setzte der Löwe sich in Bewegung und sprang in mächtigen Sätzen von einem Gipfel zum nächsten. Bastian stieß einen gellenden, triumphierenden Schrei aus, der wie der eines Raubvogels klang, und Grau Graman antwortete ihm mit einem Brüllen, das die Wüste erbeben ließ. Für diesen Augenblick waren sie beide eins, wie groß auch sonst der Unterschied zwischen ihnen sein mochte. Bastian war wie in einem Rausch, aus dem er erst wieder zu sich kam, als er Grau Graman sagen hörte: »Wir sind angelangt, Herr. Willst du geruhen, abzusteigen?« Mit einem Sprung landete Bastian auf dem Sandboden. Vor sich erblickte er einen zerklüfteten Berg aus schwarzem Felsgestein, oder war es die Ruine eines Bauwerks? »Dies, Herr, ist mein Palast und mein Grab. Tritt ein und sei willkommen als der erste und einzige Gast Grau Gramans.« Die Sonne hatte ihre sengende Kraft bereits verloren und stand blassgelb über dem Horizont. Offenbar hatte der Ritt viel länger gedauert, als er Bastian vorgekommen war. Bald würde es Abend sein.